نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة وتسليم. السلام عليكم ورحمة الله. Wir haben am Ende vom 6. Juz haben wir gemeinsam gelesen über diese Eigenschaft der Nasara, dass sie keine Hochmut besitzen, im Vergleich zu anderen weniger Hochmut haben. Und diese Sache ist von großem Nutzen, denn dort, wo Hochmut nicht da ist, die Arroganz nicht da ist, also Demut vorhanden ist, dort ist vermehrt die Möglichkeit zu Islah, zu Verbesserung vorhanden. Ja, im Gegensatz dazu, derjenige, der arrogant, hochmütig ist, Takabbur hat, und das deswegen den Fehler nicht einsieht, sich nicht bessern will, weil er sich schon für richtig hält. Und das ist etwas, was bei Allah, wenn so jemand sein Haupt also nicht beugen kann vor der Wahrheit, sich nicht beugen kann vor der Tatsache, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass er vielleicht hier und da sich verbessern oder etwas gut machen muss, das ist bei Allah etwas Unverzeihliches. Ja, bei Abu Dawud wird ein Hadith überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also Hadith Qudsi, dass Al-Kibriya'u Rida'i wal-Azamatu Izari, faman naza'ani wahid minhuma, qadhaftuhu fin-nar. Die ungefähre Übersetzung ist, dass Al-Kibriya, die Größe, ist mein Rida. Rida ist das Tuch, was über sich geworfen wird, also das, was man oben als Gewand trägt. Wal-Azamatu und die Größe und Herrlichkeit ist mein Izar. Izar ist das, was man unten trägt. So, wer auch immer von den beiden es mir hinwegziehen will und es versucht, den werfe ich wahrlich ins Höllenfeuer. Hier jetzt natürlich die Wahrhaftigkeit und die Realität von diesen Gewändern, Allah weiß alleine. Wir verstehen nur davon, dass Allah uns hier erklären will und uns klar machen will, dass jede Größe für den einen Allah ist. Und es geziemt den Menschen nicht und es ist eine Einbildung des Menschen, dass er für sich Größe, Herrlichkeit oder alle anderen ähnlichen Eigenschaften für sich beansprucht. Ja, und die Fahnen aus anderen Ayat und auch vielen Hadithen, dass wer dieses Recht sich nehmen will und Hochmütigkeit beansprucht oder Größe beansprucht, dass ihn schon im Diesseits und im Jenseits sowieso schon Erniedrigung erwartet. Denn Allah liebt wahrlich nicht die Hochmütigen. Und wir wissen auch aus einer anderen Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass wer auch nur ein Körnchen oder kleinste Teilchen von Hochmut im Herzen hat, der wird das Paradies nicht betreten. Ja, und das heißt auch die Macht oder die Ehre, die Stellung, das ist auch etwas, was Allah gibt den Menschen. Ja, wir haben das nicht, wir können das nicht selber beanspruchen, sondern Allah gibt, wem er will. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Du gibst Macht, du gibst Ehre, wem du willst, und du erniedrigst, wen du willst. All das ist die Versorgung von Allah. Er gibt sie, wem er will, und er verwehrt sie, wem er will. Ja, das heißt, wenn einer von uns in Wut gerät oder seine Macht, die Allah ihm gegeben hat, missbraucht, um zum Beispiel seine Untergebenen, die für ihn arbeiten zum Beispiel, nicht zu bezahlen, ihnen das Recht wegzunehmen, dann sind das genau diese Sachen, wo wir den Hochmut also praktizieren, die Macht, die Allah uns vor kurzer Zeit geliehen hat, missbrauchen und uns über andere erheben und meinen, wir könnten das Recht anderer so ihnen wegreißen und es würde uns danach keiner fragen. Nein, das ist eine Überheblichkeit und das zu tun ist eine niedere Tat und man tut es aus Hochmut und Hasad ist genauso ein Antrieb, warum man so ein Unrecht tut. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgucken, warum haben die Ahl al-Kitab und in Medina waren das vor allem die Yahud, unter anderem den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, sind sie ihm nicht gefolgt, wegen genau diesem Problem, dass warum er, warum nicht einer von uns? Ja, und das ist genau diese Nicht-Einsehen-Wollen, dass das die Verteilung von Allah ist, dass wir uns nicht höher erachten können, dass wir uns nicht aussuchen können, was wir von Allah bekommen, was andere von Allah bekommen. Das heißt, wer auch das nicht akzeptiert, dass Allah jemanden mehr Wissen, jemanden mehr Stellung, jemanden mehr Möglichkeiten, was auch immer, dass das Allahs Verteilung ist, der streitet eigentlich nicht mit dem, den er quasi beneidet oder über den er sich erheben möchte, sondern er streitet mit Allah. Denn Allahs Entschluss ist das, dass er das und in diesem Maße jemanden geben möchte. Wenn wir uns das anmaßen würden, dass wir das besser entscheiden können, dann teilen wir etwa die Entscheidungsgewalt Allahs? Ja, und das ist genau das, was in dem Hadith angesprochen wird, dass wer das von mir hinwegreißen möchte, der wird in das Höllenfeuer geworfen. Das heißt, wo suchen wir dann also unsere Würde und unsere Ehre und unsere Erhebung? Bei Allah erhoben zu werden, dann ist die Ehre also im Tawadu', im demütigen Benehmen, in der Demut und nicht in der Arroganz, im Takabbur. Wer groß sein will und wer sich vor Allah erheben will, der soll sich vor Allah demütigen und Allah wird ihn erheben. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, die Herzen der Menschen sind auch in der Allgewalt Allahs und er wendet sie für uns in unserem Sinne, wann er will und wie er will, wenn wir nur uns dafür bemühen, ihn zu erfreuen. Ja, und wir sagen also, in Christen war dies eher vorzufinden. Ja, das heißt nicht, dass die Zeiten sich mal auch ändern können, dass mal andere Eigenschaften überhand nehmen. Ja, das hat Allah auch im Koran nicht ausgeschlossen, sondern wenn wir die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel jetzt mal nehmen, dann sehen wir auch, dass der Najashi, der die Autorität im Reich, der Führer war und eigentlich so als politische Macht über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, rein politisch gesehen, in der weltlichen Macht, eigentlich sogar über ihn stand, aber er nahm trotzdem den Islam an. Ja, und hatte kein Problem damit, sich zu beugen, als die Wahrheit zu seinen Ohren gelangte. Ja, da kommen wir zu Ayah, Surat al-Ma'idah. Ayah 83, wenn sie hören, was zum Gesandten als Offenbarung herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen, wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben. Sie sagen, unser Herr, wir glauben, schreibe uns unter den Zeugnisablegenden auf. Ja, dieses Tränen überfließen können, weinen zu können, das passiert auch nur dort, wo das Herz weich ist. Ja, wo ein Herz Schmerz da ist. Ja, wo ein Riss im Herzen da ist. Ja, und dann erkennt man die Wahrheit auch schneller und folgt ihr auch schneller, im Gegensatz dessen Herz erhärtet ist von eigener Selbstverliebtheit und Trunkenheit und Hochmut. Dort ist das Herz hart geworden und kann nicht mehr solches wie Tränen für Allah hervorbringen. Ja, und wie sprechen sie? Warum sollten wir nicht an Allah glauben und an das, was von der Wahrheit zu uns gekommen ist und begehren, dass uns unser Herr zusammen mit dem rechtschaffenen Volk in den Paradiesgarten eingehen lasse? Ja, wer solchen Wunsch hegt, das wird Allah auch dann bestimmt mit der Rechtleitung belohnen. So wird Allah sie für das, was sie gesagt haben, mit Gärten belohnen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn der Gutestuenden. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, die sind die Insassen des Höllenbrandes. O die ihr glaubt, verbietet nicht die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat, und übertretet nicht. Allah liebt nicht die Übertreter. Und esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtem und Gutem, und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Normalerweise, wenn wir über Taqwa sprechen, dann ist das Kriterium bei den Menschen oft, ja, Gottesfurcht, das Kriterium für Gottesfurcht, dass man wenig Genuss übt, wenig essen und trinken, wenig Anteil an dem am Diesseits haben. Ja, am besten das Diesseits schon im Diesseits bleibend noch sogar schon verlassen. Ja, und doch, hier wird uns ein wenig anderes Kriterium gegeben, nämlich das Nutznießen und Benutzen von den Dingen, die Allah uns gegeben hat, im guten und reinen Sinne. Aber, was sagt Allah, wo geht es zu weit, wo Israf ins Spiel kommt, das Verschwenden. Ja, das Verschwenden von allen Dingen, Essen und Trank auch natürlich, aber auch alle anderen Gnaden, die Allah uns gegeben hat, dass wir die verschwenden und nicht richtig nutzen und ja, ihnen ihren Wert nicht auch zugestehen. Ja, das ist auch eine Art, die Allah uns hier nicht, die Allah nicht gefällig ist. Das heißt also, die Mitte ist gut, die Dinge zwar nutzen und anerkennen, Dankbarkeit erweisen, aber sie nicht verschwenderisch behandeln und sie somit auch nicht ihren Wert geben. Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird er euch für das belangen, was ihr mit euren Eiden fest abmacht und dieses dann nicht einhaltet. Die Sühne dafür besteht in der Speisung von 10 Armen in dem Maß, wie ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist. Oder ihre Bekleidung. Oder die Befreiung eines Sklaven. Wer aber keine Möglichkeit findet, der hat dann 3 Tage zu fasten. Ja, und diese Tage sollen dann aufeinanderfolgend gefastet werden. Das ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr schwört und erfüllt eure Eide. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr dankbar sein möget. Ja, diese Kafara, diese Sühneleistung, die uns hier angeboten werden, das eine, wenn das nicht geht, dann das andere, und wenn das alles nicht geht, 3 Tage fasten. Ja, das soll uns auch nochmal ganz deutlich machen, dass einen Eid zu schwören ist eine große Sache, einen Bund einzugehen ist eine große Sache. Bei Allah ist es schon sehr verwerflich zu lügen. Die Lüge ist etwas Hochverwerfliches in der Sicht des Gläubigen auch. Ja, aber umso mehr natürlich einen Eid zu brechen. Und das muss dann, um die Menschen auch zu erziehen, muss eine Folge haben. Und das ist auch eine Barmherzigkeit von Allah. Das ist nicht nur eine Strafauferlegung oder etwas, was wir negativ verstehen müssen. Denn damit, dass Allah uns die Sühne gibt, zeigt er uns auch einen Weg, wie wir aus der Schuld herausfinden. Ja, weil der Gläubige, wenn er zu so einer Tat getrieben wird und solch ein Missgeschick oder solch ein Vergehen ihm passiert, dann hat er Gewissensbisse. Ja, er hat er Schuldgefühle. Und Schuldgefühle wissen wir heute, und das war schon zu allen Zeiten, war das mehr oder weniger so, dass Schuldgefühle Menschen wirklich belasten können. Bis hin, dass sie wirklich krank werden können deswegen. Emotionale Krankheiten und auch körperliche Krankheiten. Ja, das heißt also, dass die Schönheit der Religion, die Allah uns geschenkt hat, dass er uns die Wege zeigt, aus den früheren Vergehen herauszukommen. Die Schuld, ja, dieses Schuldgefühl zu besänftigen oder sogar abkühlen zu lassen und dann wieder motiviert, neue, frisch wieder Frömmigkeiten und gute Taten praktizieren zu können. O, die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. So meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Also diese Dinge, die hier genannt werden, diese vier, berauschendes Glücksspiel, Opfersteine, das heißt bei Opfersteinen zu schlachten, im Namen dieses Opfersteines für Götzen, im Namen der Götzen zu schlachten, welche Art das auch immer sein mögen. Ja, das ist eine Art von Schirk. Und genauso das Pfeillosen, also ein Lospfeile zu werfen, um das Schicksal zu erkunden. All das sind Werke, nicht nur verboten steht hier, sondern das sind Werke von Shaitan. Ja, er treibt euch zu teuflischen Taten an, damit euch Schaden getan wird. Weil Shaitan wird im ganzen Koran als unser Feind beschrieben. Er wird uns nicht etwas befehlen, was in unserem Sinne oder uns nützlich sein wird, sondern immer nur zu etwas rufen, was vielleicht auch für den ersten Moment äußerlich gesehen hier und da in Anführungsstrichen Nutzen birgt. Aber letztendlich auf ganzer Linie wird es doch nur etwas sein, was uns im kleinen und dann im großen Maße großen Schaden zufügt. Hier nehmen wir nur das Berauschende. Der Verstand wird geraubt. Alle üblen Eigenschaften, die sonst, weil der Verstand halt da ist, kontrolliert bleiben und vielleicht sogar besänftigt werden, brechen heraus aus den Menschen. Ja, wir sehen, wie Leute, die sich im Rauschzustand befinden, wie sie sogar ihrer eigenen Familie Gewalt antun können, wie sie Grenzen, die sie sonst immer einhalten würden, keine Skrupel mehr haben, die zu durchbrechen. Ja, das müssen wir gar nicht weiter erklären. Jeder Mensch hat das mehr oder weniger direkt oder indirekt schon erlebt. Ja, die Würde des Menschen geht verloren. Und das ist eine solche Zustand, dieser Rauschzustand, der nicht nur den Menschen selber schadet, der sich in diesem Zustand befindet, sondern einen unmittelbaren Einfluss auf seine Umgebung auch hat. Das heißt, man tut nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Umgebung ein grobes Unrecht. Ja, die ganze Umgebung wird dadurch, der Schaden verbreitet sich nicht nur auf einen selber, sondern auf den näheren und manchmal sogar weiteren Umkreis, was natürlich genau das ist, was Shaitan und Satan damit auch erreichen wollen. Ja, deswegen ruft er zu solchen Dingen. Genauso Glücksspiel. Ja, das sind keine erschöpfende Liste von dem, was an Schaden diese Dinge bergen, sondern wirklich nur ganz kurz angeschnitten ein paar Beispiele. Das Glücksspiel verschwendet den Besitz. Es kann zu Sucht führen, die Gier des Menschen wird gefördert, welche eine sehr schlechte Eigenschaft ist, die Ungeduld des Menschen wird gefördert, welche auch eine schlechte Eigenschaft ist, die Wertschätzung des Besitz verschwindet, das ist eine Gnade von Allah, die wir eigentlich im guten Sinne einsetzen sollen, aber man verschwendet sie und die Wertschätzung verschwindet auch damit, die Verlässlichkeit dieses Menschen verschwindet komplett. Ja, Menschen, die vielleicht mit solchen Süchtigen schon mal zu tun gehabt haben, die wissen, solchen kann man noch nicht mal das Portemonnaie liegen lassen in deren Nähe. Das eigene, weil die sind zu allem fähig, weil sie ihrer Sucht so verfallen sind. Ja, und genauso auch das Schlachten oder das Opfern bei diesen Opfersteinen, also außer in Allahs Namen, das ist offenkundiger Schirk. Das ist etwas, was Shaitan seit den ersten Menschen immer wieder den Menschen befohlen hat, um sie dazu aufgerufen hat, um sie mit ihm zu ewigen Insassen des Höllenfeuers zu machen. Dann das Lospfeile werfen, also und damit sind alle Wege mehr oder weniger gemeint, die zur Erkundung des Schicksals genommen werden. Das haben wir schon mal besprochen bei diesem Aberglaube-Thema. Ja, und das ist das Grundproblem der meisten Menschen, dass sie, besonders wenn sie in einem Problem oder in einer misslichen Lage stecken, dass sie keine Geduld haben für die Lösung, die sich über kurz oder lang vielleicht einstellen kann. Ja, man muss sich manchmal selber ändern, manchmal muss man ein Problem wirklich von Grund auf angehen. Man braucht viel Kraft, um diese Dinge zu tun. Nein, dann geht man lieber zu irgendjemandem und sagt, gib mir eine schnelle Lösung. Was wird morgen, übermorgen passieren? Wie wird die Sache ausgehen? Ich muss das jetzt schon wissen und wirklich verkauft dafür, salopp gesagt jetzt mal, verkauft dafür wirklich seinen Iman. Denn das Wissen über das Verborgene ist nur bei Allah. Ja, deswegen diese Wahrsagerei, Lospfeile werfen, was man auch immer tut, um das Schicksal zu erkunden. Letztendlich lässt es einen die eigene Stärke, die im Menschen ruht, dass er sich bemüht, dass er Probleme lösen kann, dass er Hoffnung hat, Zuversicht hat. Das sind alles positive Qualitäten, die uns menschlicher machen. Die werden damit begraben, mit diesen Abkürzungslösungen, dass man zu solchen Scharlatan geht, um sich eine schnelle Nachricht aus dem Wissen des Verborgenen holen zu können. Ja, das sind alles Gräueltaten von Shaitan. Er wird uns nur etwas sagen, was uns schadet. So meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen, durch berauschenden Trank und Glücksspiel. Und euch von Gedenken an Allah und von Gebet abhalten. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Hört ihr damit auf? Ja, jede unnütze Tat führt ja schon oder entfernt ja schon vom Gedenken an Allah. Geschweige denn, wenn man seinen eigenen Verstand aufgibt mit dem Berauschenden oder auch dem Glücksspiel. Ja, deswegen, und er hält euch von dem Gedenken an Allah weg. Und er schafft Feindschaft zwischen euch. Denn natürlich, dort, wo die Rechte der Familie, die Rechte der Umgebung nicht mehr gewahrt werden, weil man einem Rausch oder einer Sucht oder einer Verschwendung verfallen ist, dort wird es auch natürlich Feindschaft, Unzufriedenheit und Ähnliches geben. Ja, und hier steht deutlich, verhell entum munterhun, hört ihr jetzt auf damit. Ja, und trotzdem werdet ihr vielleicht mal Leuten begegnen, die trotzdem, trotz all diesem noch sagen, ja, das Wort Haram steht da aber nicht. Ja, deswegen ist es nicht ganz richtig verboten. Ja, so, da steht, das sind satanische Taten und es steht, es wird gefragt, hört ihr auf damit. Ja, das reicht für den Gläubigen und das ist deutlich genug für den Gläubigen, dass wenn der Ruf Allahs folgt, dass er darauf sagt, ja, ich folge, ich höre und ich gehorche. So wie Umar radiallahu anhu von ihm überliefert wird, dass als dieser Ayah offenbart wurde, sagt er, intahina ya Rabbana, wir hören auf, ja, wir hören sofort auf, o unser Herr. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und seht euch vor. Doch wenn ihr euch abkehrt, so wisst, dass unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung der Botschaft obliegt. Es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, wenn sie fortan gottesfürchtig sind und glauben und rechtschaffene Werke tun und wiederum gottesfürchtig sind und glauben und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun. Allah liebt die Gutestuenden. Ja, denn bevor dieser Hukum, dieser Befehl herabgesandt worden war, hatten ja einige schon von diesen verbotenen Dingen gezehrt. Ja, aber hier wird gesagt, nein, wenn ihr es erfahrt und es fortan, ab dann nicht mehr tut, dann ist Allah der die Tauba auch akzeptiert. Ja, und das ist auch eine Bedingung der Tauba, der Reue, dass man die Tat lässt und auch vorhat, diese Tat nicht mehr zu tun. Ja, und nicht während man es tut, dabei aber Tauba, Tauba sagen und sagen, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Das ist eine Art von falscher Reue. Und hier sehen wir auch bemerkenswert in dieser Ayah, dass Taqwa, Iman, Taqwa und Ihsan alles mehrmals erwähnt wird. Und auch Taqwa und das Tun der rechtschaffenen Taten. Ja, das sind Allah alles sehr liebe Dinge. O, die ihr glaubt, Allah wird euch ganz gewiss mit etwas von dem Jagdwild prüfen, das eure Hände und Lanzen erreichen können. Damit Allah denjenigen kenne, der ihn im Verborgenen fürchtet. Wer nun danach eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe. Ja, manchmal ist so im Leben, dass das, was verboten ist, dass das genau vor unserer Nase ist. Und wir könnten es auch tun, keiner bemerkt es, außer Allah, ja, ohne uns vor jemanden jetzt zu blamieren. Und was hält uns dann ab? Das ist nämlich genau das, was eben angesprochen wurde, die Gottesfurcht, Taqwa, das Bewusstsein um die Zufriedenheit und die Unzufriedenheit Allahs. Und das ist hier genau die Prüfung. Ja, bei der Sulh Hudaybiyah, auf der der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, und seine Gefährten auf dieser Reise waren, dort wurden die Gefährten so geprüft, sie waren ja im Ihram und im Ihram ist es nicht erlaubt, Wild zu jagen. Und das Jagdwild kam so nahe zu ihnen, dass sie es wirklich schon fast die mussten quasi nur noch ihre Hände ausstrecken, so nah war es, in Reichweite. Sie hätten nur noch wirklich den Pfeil abschießen müssen und sie hätten das Wild erlegt. Ja, und jemand, der gewöhnt ist zu jagen, den, wie wir sagen würden, den kribbelt es dann schon auch in den Händen, das wirklich auszuführen. Und das war eine große Prüfung. Aber sie hatten die Kontrolle bewahrt und sind dieser Prüfung, haben sie erfolgreich überstanden. Ja, und das ist Taqwa, die Gelegenheit haben, ja, wir suchen nicht die Gelegenheiten, aber wenn sie mal da ist, dann trotzdem, ja, die Prüfung zu bestehen, sich zu kontrollieren, die Zufriedenheit Allahs darüber zu stellen, über den zeitlichen kurzen Genuss, das ist genau, was Allah zu fürchten bedeutet.